Alle Versuche, die globale Erwärmung zu stoppen, sind gescheitert. Die Erde ist in einer neuen Eiszeit versunken. Die wenigen Überlebenden retten sich in einen 650 Meter langen Zug, den titelgebenden Snowpiercer. Er rast während des Jahres einmal rund um die Erdkugel. Er ist immer in Bewegung, denn bei einem Halt würden seine Räder festfrieren, würde seine komplexe Maschinerie zum Erliegen kommen, was den Kältetod aller Passagiere zur Folge hätte. Die Geschwindigkeit des Zuges gibt dann auch den Rhythmus der atemlosen Filmhandlung vor. In diesem futuristischen Setting wird die gute alte Geschichte einer Rebellion erzählt. Snowpiercer ist eine wilde Mischung aus Actionspektakel und Gesellschaftssatire. Passengers, I belong to the front. You belong to the tail. Auch nach der Apokalypse tobt der Kampf zwischen oben und unten. Auch im Zug ist die Welt eine Klassengesellschaft. Am Zugende haust man unter menschenunwürdigen Bedingungen, kein fließendes Wasser, keine Gesundheitsversorgung, primitivste Ernährung, während man in den vorderen Waggons in Saus und Braus lebt. Und schon befinden wir uns mit der dritten Klasse mitten im Aufstand. I've had enough of this protein block bullshit! Yeah, this is bullshit! We're fucking hungry, man! Die Revolte, von der Snowpiercer erzählt, kennt nur eine Richtung. Die Rebellen müssen zur Zugspitze in die erste Klasse vordringen, um das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, um für gerechte Verhältnisse zu sorgen. Virtuos wird die Action auf engstem Raum inszeniert, die Gewalt gleichzeitig ins Groteske überführt, sodass die Macht der Herrschenden sich in ihrer ganzen Fratzenhaftigkeit offenbart. Gestalt nimmt sie in der Figur der von Tilda Swinton gespielten Generalin Mason an. Im militärischen Tonfall erklärt sie den Rebellen, welche gnadenlosen Strafen sie erwarten, etwa das Erfrieren einzelner Körperteile. Passengers, this is not a shoe. This is disorder. This, see this? This is death. Das Besondere an Snowpiercer ist, dass dieser Film nicht nach konventionellen Actionregeln funktioniert. Es gibt kein Heldenpathos. Ohne Rücksicht auf den Zuschauer muss ein Sympathieträger nach dem anderen dran glauben. Auch kennt die Gewalt keine Altersgrenzen. Gleichzeitig ist Snowpiercer eine exzentrische Filmfantasie, der es gelingt, in den Dekors der plastisch ausgemalten Zugwelten auch von den Auswüchsen unserer Gegenwart zu erzählen.